und bestimme für uns in diesem Diesseits Gutes und auch im Jenseits. Gewiss, wir haben zu dir zurückgefunden. Er sagte, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben, die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürden und Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs für euch alle, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer ihm, er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten, der an Allah und seine Worte glaubt, und folgt ihm, auf dass ihr recht geleitet sein möget. Und unter dem Volk Musas ist eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt. Und wir zerteilten sie in 12 Stämme in Gemeinschaften. Und wir gaben Musa ein, als sein Volk ihn um Wasser bat, schlage mit deinem Stock auf den Felsen. Da brachen aus ihm 12 Quellen hervor. Nun wusste jeder Mann, wo sein Platz zum Trinken war. Und wir ließen die Wolken sie überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf sie herab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und sie fügten nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst fügten sie Unrecht zu. Und als zu ihnen gesagt wurde, bewohnt diese Stadt und esst von dem, was in ihr ist, wo immer ihr wollt, und sagt Vergebung, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein, so vergeben wir euch eure Verfehlungen, und wir werden den Gutestuenden noch mehr erweisen. Doch da tauschten diejenigen von ihnen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war, und da sandten wir auf sie eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie Unrecht zu tun pflegten. Und frage sie nach der Stadt, die am Meer lag, als sie den Sabbat übertraten, als ihre Fische zu ihnen an ihrem Sabbat sichtbar geschwommen kamen, aber an dem Tag, an dem sie nicht Sabbat hielten, nicht zu ihnen kamen. So prüfen wir sie dafür, dass sie zu freveln pflegten. Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit strenger Strafe strafen will? Sagten sie, als eine Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und als sie vergessen hatten, womit sie ermahnt worden waren, retteten wir diejenigen, die das Böse verboten, und ergriffen diejenigen, die Unrecht taten, mit schlimmer Strafe dafür, dass sie zu freveln pflegten. Als sie dann das missachteten, was ihnen verboten war, sagten wir zu ihnen, werdet verstoßene Affen. Und als dein Herr ankündigte, er werde ganz gewiss gegen sie bis zum Tag der Auferstehung jemanden schicken, der ihnen eine böse Qual auferlegt. Dein Herr ist fürwahr schnell im Bestrafen, aber er ist auch wahrlich allvergebend und barmherzig. Und wir zerteilten sie auf der Erde in Gemeinschaften. Unter ihnen gab es Rechtschaffene und solche, die dies nicht waren. Und wir prüften sie mit Gutem und Bösem, auf dass sie umkehren mögen. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die die Schrift erbten. Sie greifen nach den Glücksgütern des Diesseitigen und sagen, es wird uns vergeben werden. Und wenn sich ihnen gleiche Glücksgüter bieten, greifen sie danach. Wurde nicht mit ihnen das Abkommen der Schrift getroffen? Sie sollen über Allah nur die Wahrheit sagen. Sie haben doch das, was darin steht, erlernt. Und die jenseitige Wohnstätte ist besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Und diejenigen, die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten, gewiss, wir lassen den Lohn der Heilstifter nicht verloren gehen.